Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Aktuelle Musik aus der ganzen Welt, und heute ist es sehr international. Es gerade zu hören war ein Track von der aktuellen CD Vrdraj. Ich wüsste gar nicht, wie man das richtig ausspricht, aber ich weiß es nicht. Eine CD herausgekommen bei den Microtone Recordings und eingespielt von Ilya Belorukov und Kurt Liedwart. Die beiden Musiker waren letzte Woche hier in einem Konzert beim Stark Bewölkt, in der Stark Bewölkt Reihe in der Hörbar, spielten einen Duo-Set und ein Quartett-Set mit Gregory Büttner, Computer, und Birgit Ulher, Trompete, Radio und Speaker in der Hörbar. Also letzten Mittwoch, der 8.4. Und ich habe die Gelegenheit, mir nicht nehmen lassen, mit den beiden zu sprechen und ein Interview zu machen. Nun war leider die Zeit, und beziehungsweise die Zeit, die mir zur Verfügung stand, ein bisschen kurz, das daraus was zu machen. Aber ich habe einige Tracks von dem Interview herausgenommen, wo über ihre Art von musikalischer Arbeit sie sprechen, und auch gut die Teile des Interviews, wo es dann so ein bisschen auch um politische Dinge geht, die konnte ich jetzt noch nicht bearbeiten. Es geht jetzt hauptsächlich um Musik, sowieso in der Sendung, klar. Aber es wäre natürlich auch noch angebracht, Statements zu der Situation in Russland zu hören. Das ist natürlich auch vielleicht ganz gut, darüber jetzt in dieser Musiksendung das ein bisschen in den Hintergrund zu stellen, weil sie waren ja als Musiker da, und da war mein Interesse in erster Hinsicht darauf gerichtet, was die beiden machen. Und in einem ersten Statement hat Kurt Liedwart und Ilya Belorukov darüber gesprochen, wie, mit welchen Instrumentarium, mit welchen Techniken oder welchen Ideen sie arbeiten, und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt. Well, actually, it's not a new thing. It's actually the idea why I decided to use it is because, well, actually, it was Evan's years invention. He had a very weird experience with a introducing it as a musical instrument, and he stopped doing it. He had some very bad experience with improvising musicians or some musicians, but he was never clear what kind of musicians they were. I think they were academic musicians. They were not free improvisers, and so perhaps. One thing why I didn't connect with academic improvisations, so maybe that was the problem. And I don't think that it was any worth of trying to do it, because actually when he invented it, just this whole installation and its sound was already enough. So he didn't need to introduce some new elements to it. And actually you could experience it as it is. And well, I decided to introduce it to our playing. And after last year's premiere, well, he thinks that it wasn't really good. I think it was more or less okay. And I really like how it introduced with our techniques and our sounds. Yes, it was quite natural for us to start. But anyway, you know, it's a bit different, because sine waves which go from my computer to PA it's something different when it's fed into the Y and it's taken from the Y. It's absolutely different. It's absolutely different sound of sine waves. So the sine wave goes to the wire and from the wire. And goes then to it's the picked PA. Up to the PA. Okay. And so it become a so bit now of. It's like acoustic instrument or some kind of. Yeah, and actually, what I liked about the sine waves which are fed through the Y is that they become. Because we also use natural resonances of also very acute to natural resonances of the space where we play, so it become kind of it just gets inside into the space and the work which goes between the sound waves which I use and the natural resonances, they become combined. So actually you don't know what you actually hear. Because you can hear just this combination of sound waves plus natural resonances. And actually you hear the sound of the space. Well. Ja, also Kurt Liedwart hat es gerade angesprochen in dem Interview-Ausschnitt. Sie spielen die beiden, also Ila Belorukov. Belorukov spielt Altsaxophon und setzt gleichzeitig dann noch Elektronik ein und bearbeitet das Saxophon, den Korpus des Saxophons. Und Kurt Liedwart spielt einen langen, dünnen Draht, den er, wie er gerade beschrieben hat, durch Magnete anregt und der dann auch zum Frequenzen oder Resonanzen aus dem Raum aufnimmt. Und das wird dann verstärkt über die örtlich gegebene Anlage. Ich habe auch einen Mitschnitt, den ich später dann spielen werde, über das von dem Konzert in der Hörbar im Rahmen der Stark Bewölkt-Reihe, wo die beiden das spielen. Und das ist auch ganz gut rauszuhören, welche Veränderungen es da gibt. Gut, die Situation ist natürlich eine völlig andere, wenn man das so losgelöst vom Raum jetzt hier darstellt. Aber das Problem habe ich natürlich jedes Mal, wenn ich einen Live-Mitschnitt hier im Radio präsentiere. Hören wir gerade noch, wir hörten auch am Anfang der Sendung einen Ausschnitt von der CD Vdoroy und der hieß Otreis. Das wollte ich nochmal sagen, das war der vierte Track, der kürzeste auch. Und das ist eben mit diesem Instrumentarium entstanden, die Klänge. Und nun noch mal weiter aus dem Interview über die Verbindung von dünnem Draht oder Thin Wire und dem Saxophon-Sound. Did amplification for saxophone, but I think it was because this venue was very huge and so generally I prefer to play without amplifications. But also I have some electronics. Yeah, you mix it. I have a contact microphone on the bell of saxophone and I use some vibrations and surface of saxophone. And you do it as a duo too? Yes. Okay. So you have three instruments. Anyway. Yes. Yes, exactly. Yeah. But actually we'll try to fuse into one instrument. That's the main idea. It's not actually two people playing, it's kind of one person plays. Yeah. Well, we started from... One plus like one equals three. Yeah. Yes. Well, I also... Track 2 der CD 3 mit dem Titel Tine. Und ich war erstmal so ganz irritiert, weil die Studio-Lautsprecher, also die Monitore, die haben diese tiefe Bassfrequenz gar nicht übertragen. Die wurde für mich dann nur hörbar, als ich die Kopfhörer aufsetzte. Das ist jetzt praktisch so eine Probe für die jeweiligen Radiogeräte bzw. deren Verstärker und anschließend die Lautsprecher, ob die Frequenz überhaupt rübergekommen ist. Es war dieses Mal wieder das Duo Kurt Liedwart, Ilya Belorukov. Und das Einschwingen der tiefen Sinusfrequenzen war eigentlich ganz gut zu hören, wenn denn der Verstärker und Lautsprecher diese tiefe Frequenz überhaupt überträgt. Also im Studio mit den Monitorlautsprechern war das nicht gegeben. Okay, ich hoffe, es war doch der andere Teil zu hören, die äußerst reduzierten Einspielung von Ilya Belorukov. Er ist Musiker aus St. Petersburg. Er arbeitet im Bereich improvisierte, elektroakustische und Noise-Musik. Er ist Teil verschiedener Projekte wie WOTSEC, Mars 96 und anderen. Er arbeitet mit Musikern zusammen, die in anderen Genres arbeiten, von Hardcore bis und Metal bis akademischer zeitgenössischer Musik, mit Tänzern und bildenden Künstlern, mit Theater. Er praktiziert einen experimentellen Ansatz der Sound Extraction, hat er das formuliert, also praktisch das des Spielens auf dem Saxophon mit Objekten. Benutzt das Laptop, also einen Computer, elektrische Gitarre und andere Instrumente. Und er ist Gründer des Intonema-Labels, eines Labels in St. Petersburg, das mittlerweile, glaube ich, 15 CDs rausgebracht hat in den letzten 4-5 Jahren. Und wie so viele in dem Bereich aktuelle Musik organisiert er einige Konzertreihen, Veranstaltungen in Russland. Er ist Co-Organisator des Tenis Vuka Festivals in St. Petersburg, schreibt für das Contemporary Music Magazine, dessen Herausgeber, glaube ich, Kurt Liedwart ist, also daher auch schon die Zusammenarbeit, und hat eben mit vielen Musikern der Improvisations-, der Noise-Szene zusammengespielt. Darüber kam auch der Kontakt zustande durch Birgit Ulhar, die in St. Petersburg auch schon gespielt hat. Und vor 2 Jahren war Keith Rowe auch dort, und da werde ich später auch dann einen Track noch einspielen. Die sind leider sehr lang, aber gut, das soll mich nicht dran hindern. Und ja, soweit also die Arbeit von Ilya Belorukov. Kurt Liedwart spricht auch ein bisschen über das, was er so macht, und das lasse ich ihn am besten selbst machen. Well, actually, it's not a new thing. Ja, tut mir leid, die Technik macht auch nicht das, was ich will. Okay, dann sind wir jetzt in einem anderen Track. Da geht es um die Arbeit als im Zusammenhang mit dem Contemporary Music Magazine, und darüber jetzt Kurt Liedwart. This year, I think I will publish two books. One is the translation, which was published in this magazine, and I started doing it. When did I start to do it? When the book was out, I guess, in 2011. It's Exact Music Berlin, and I also produced a compilation for the scene, and I think I translated already half of this book, which was published in the magazine. Of course, it was just, we're not really doing it professionally. I mean, it's not like waking up at 8, go to work at 9. So we just do it when we had some spare time. And of course, the translation needs some work, some professional editing, because I was doing just really fast after my day job. And I think the book will be published in the end of this year. And another book is Noise and Capitalism. It's a very wonderful term, but it's not really about the fight between noise musicians and capitalism, because noise music in Russia is it's quite crowded, and actually concerts are very crowded. Well, that's true. Maybe it's also connected with what I'm trying to intuitively explain to myself about what the noise is. Well, actually, to put it simply, the noise is anything unknown to you. It's very simply put. It's the field of the unknown, and you have to deal with it somehow. In music, it can be anything. It can be huge silences, which are not really silences, maybe, because I don't think it's possible to make silent music. To make it? Silent music. Silent music, you should put a microphone in the space in vacuum. Maybe you'll record silent music. but you've got gases here, oxygen and other gases. It's impossible to record anything silent, because anything you will hear the compression of the atmosphere, and you will hear, if you will just simplify it a lot, you will hear the shh. Anyway, so it also can be noise, actually, if you try to work with this idea of silence, which isn't really silence. For me, it's also a big term, because it's also connected with what Jacques Attali wrote in his noise book, actually. And it also has to do with the, I don't really know how it's, I don't remember the real name in English of it. It's kind of called huge tail. It's a marketing theory that's the number of products which you have on sale, it starts in the graphic, it starts like from zero, going just like this, and then mostly there are products which nobody doesn't really buy, but they still kind of produced and they still exist, and it's kind of there's a very huge tail after this exponential rise. It just goes down, and it kind of tries to get to zero, but it never actually gets to zero, and it's very long, and it can be anything. It can be food, it can be something like this, anything. It can be also ideas, it can be art, it can be music, anything. And so for me, noise also means all this stuff, because it's very numerous. It almost becomes like a noise. You just cannot really make a system out of it. Mm-hmm. Well, actually, for me, noise doesn't really mean a style of music, a genre. Mm-hmm. It can be connected with also the philosophical term of the other. And the other can be really noisy when you try to conceptualize this idea. And if you just try to understand some other person, it can be really noisy. And actually, this is something else. I think that it's connected with this philosophical idea of the other, which was quite popular among existentialists and also in psychoanalysis. And I think noise is something not connected with mainstream, and it's not really represented in capitalist chemicalist society, but in capitalist process. I mean, it's something which is underproduced. It's something which exists in this long thing, this long tail, infinite tail. Something like that, but it's not really about making harsh sounds, no. Mm-hmm. Because actually, Martin, the book actually starts with his essay on Radu Malfatti, and he says that Radu Malfatti, but he tries to allege that Radu Malfatti actually is a noise musician, because what he is doing is not really representative in society in general. Not so many people know Radu Malfatti. He's quite well known among different small societies around the world, but that's it. But he plays a very reductionist, Wanderweiser music with normal tones, so it's not really noise, like if you think about noise in the musical genre terms, it's something else. It's something connected with, what I said about this theory of a very long tail. He's somewhere in this long tail. Mm-hmm. Among us, we are also in this long tail. Anybody else? And I think that Birgit Urche is also in that tail. And the guys which the musicians which I release, they're also in this huge tail. Katja, das war der erste längere Track heute. Antra, der erste Track von Vdroy, der Duo-CD von Ilya Belorukov und Kurt Liedwart. Und Kurt Liedwart ist auch aktiv als Sonic Sculptures Betreiber oder Macher. Und davon gibt es einen Ausschnitt auf seiner, also von einer Performance gibt es einen Mitschnitt auf seiner Webseite mikroton.net und den will ich mal einspielen. Naja, da spielte mir die Technik mal wieder ein bisschen Schnippchen. Anscheinend ist der aktuell aktive Computer nicht mit dem Mischpult verbunden. Okay, ich lasse es also. Auf jeden Fall ist es sehens- und hörenswert, was da der Mitschnitt darstellt. Auf YouTube gibt es auch zahlreiche Videos von Konzerten der beiden und auch jeweils in verschiedenen Projekten ihre Aktivitäten zu sehen sind. Jetzt noch ein anderer Aspekt, den ich schon angesprochen habe, speziell Kurt Liedwart hat auch viel, er hat es ja auch vorher in dem Interview-Ausschnitt darüber gesprochen, über das Herausgeben von Büchern und er ist einer der Mitgründer des Contemporary Music Magazins. Die Webadresse ist www.cmmag.org und hat in dem Zusammenhang eben auch das Buch herausgebracht über die Berliner Echtzeitmusikszene und auch deren Compilation mit verschiedenen Tracks von den Berlinern Aktiven in der Echtzeitmusikszene. Ich denke, die Namen sind bekannt. Und die weitere Tätigkeit eben auch noch das neue Buch, das er angesprochen hat. Ich bin gespannt, wann das erscheint und was für Themen dort angesprochen werden. In dem, ja, sonst hat er eben das Mikroton Recording Label gegründet und ein zweites Label noch betreibt, der Laminal. Mikroton ist noch aktiver als Laminal einiges. Ich glaube, 45 CDs sind in den letzten 5-6 Jahren erschienen und er arbeitet auch an verschiedenen Live-Konzertserien, also Konzertserien, die in St. Petersburg stattfinden, wie das Tenz Vuka Festival zusammen mit Ilya Belorukov und dann auch Veranstaltungen in Moskau, zum Beispiel Abracadabra 2008, Noise and Fury, das 22. Festival der modernen Kunst in Priansk, Love Life Electronic Festival in Moskau, Ru Noise in Kiew 2009, Ad Libitum 4 Festival in Warschau. Auf diesen Festivals hat er alles gespielt. Und die Tour, wo Hamburg eine Station war, letzten Mittwoch vor einer Woche, sind sie von Bremen über Hamburg, Berlin und dann verschiedenen Orten in Polen Station gemacht und gespielt, zum Teil mit den örtlichen Veranstaltern, soweit es Improvisationsmusiker sind, zum Teil auch nicht. Und also man sieht, dass die beiden sehr aktiv sind, neben ihren Dayjobs, die beide machen müssen, um das nötige Geld zu verdienen. Und ja, die CD Vdroy habe ich schon fast vollständig vorgestellt. Jetzt der dritte Track, der ist auch der längste mit 23 Minuten und hat den Titel Ikemesh. Den hören wir jetzt. Thank you. So hinnehmen. Also es war wohl eine längere stille Periode oder ruhige Periode oder sehr leise Periode auf der CD und die Automatik des FSK, des bei FSK programmierten Computers ist eben so geschaltet, dass bei ab einer bestimmten Länge, ich dachte das sind 75 Sekunden und die sind noch lange nicht vergangen, schaltet sich dann so eine Automatik ein. Das war jetzt wohl gerade der Fall und es, also ich kann also offensichtlich den Track Ikemesh nicht spielen hier. Jetzt nochmal kurz ein Ausschnitt aus dem Interview mit Kurt Liedwart und Ilyard Belorukov, wo wir sprechen oder wo sie sprechen über die ja, den Zusammenhang von Sonification. Also Sonification ist ja so ein Begriff, der so in den letzten Jahren bekannt geworden ist, das vertonlich, verklanglichen oder verhörbar machen von Daten, Daten aus verschiedenen Quellen. Das kann, was weiß ich, das simpelste Beispiel ist das Anklopfen einer Melone und praktisch von der, von dem Klang, den die Melone dann von sich gibt, lässt sich daraus schließen, ob die Melone reif oder wie reif sie ist oder wie wenig reif sie ist. Das geht natürlich viel weiter in viel kompliziertere Zusammenhänge, wie das Bewegen von Erdplatten oder das Nachhören von irgendwelchen Erdbeben oder das Umsetzen, im gewissen Sinn auch das Umsetzen zum Beispiel von den Börsenkursen in Hörbares. Das, da ist natürlich sehr viele, viel Spielraum gegeben und das war ein Thema in unserem Gespräch und davon hören wir jetzt. You know, musically that can be something very simple because Markus Schmickler is doing. He had a lot of projects with deal with sonification, but can be anything, just some cosmological data, movement of some comet or anything else, and he just transmits all these numbers. For example, the surveillance of the movement and of the behavior of the comet, which where it passes and so on, for several years, and you just can transmit it and use this data to compose your own piece of music. Well, he did a lot of projects, but I think that he stopped doing it because sonification became a kind of a derogatory term, and it's now it's not really good to do. It's really well something of this kind is also you can find in sound art movement, which also became a very derogatory term, very. And, who says it is? It's a I also don't. I also very hate when somebody calls me a sound artist, because it's more design or what is it? No, there's sound design, but sound art is something else. Yeah. Well, but actually, it's to, the idea. Actually, what I see now in sound art is trying to get some funding for your musically related and sound related projects in the visual world. I mean, to deal with museums, galleries, and so on. And you could do the same thing in the club, I guess. In the club scene, no? In the club scene, yes. Yeah, okay. That's actually like a kind of a fight between a white cube and a black box. Yeah, yeah. Well, in a way, do you want to play more in a white cube or in a black box? Actually, basically, it's so. Okay, ein weites Thema. Wo soll man, wo kann man, wo, wo ist es richtig zu spielen und wo ist es richtig, seine musikalische Aktivität zu zeigen? Wir hatten da auch noch weiter drüber gesprochen. Und jetzt aber weiter Sounds, Klänge, Noises und diesmal mit Keith Rowe. Ich bin gespannt, wie sich das der Studio-Computer diesmal verhält. Es ist ein Track, der auch länger ist, 35 Minuten. Wir haben ja jetzt ungefähr die Mitte der Klingding-Zeit erreicht. 35 Minuten und zwar spielt Keith Rowe da bei mit Guitar Electronics und Alfredo Costa Montera, Akkordeon, Objects, Ilya Belorukov, Altsaxophon, Objects, iPod, Mini-Subwoofer, Mini-Speaker und Kurt Liedwart, Objects und Electronics. Der Track ist von der CD Contour und hat den Titel Four, in Klammer R plus CM plus B plus L. Daraus schließe ich, dass die zu viert daran beteiligt sind und da hören wir jetzt rein.